SRF 1. Hörspiel zuhören, die Augen schliessen und die ganzen Bilder kommen lassen. Das ist der Freitagabend mit dem Hörspielabend. Heute mit dem Hörspiel «Der Tod und die Schweine». Was würden Sie machen, wenn Sie das Gefühl hätten, Ihre Existenz würde Ihnen unter den Füßen weggezogen? Richtig, Sie würden sich ziemlich sicher wehren und wenn es geht, möglichst mit anderen zusammen. Morswick ist ein idyllisches Dorf im deutschen Münsterland. Die Oma Alma ist gestorben und jetzt geht's ums Erb. Ihre Enkel, der Oli, der will den Hof samt dem Land an den verkaufen, der am meisten bietet. Jetzt fühlen sich viele Dörfler bedroht, weil sie ihr Leben ja mit Ökotourismus verdienen. Das könnten sie halt schlicht und einfach vergessen, weil viele Säue machen viel Gestank. Also wird ein Chor gegründet, der im alten Schweinstall von der Oma Alma den Opern aufführen will. Das soll das Dorf ins Fernsehen und in die Presse bringen. Aber dann verschwindet der Dirigent. Viel Vergnügen jetzt mit «Der Tod und die Schweine» vom Holger Siemann. Bitterkalt war das, wie die Alma gestorben ist. Der Winter wollte in dem Jahr nicht weichen. Noch im April lag Eis auf den Torfstichen und Feldern rings um Morswick. Bei Schneeregen und Wind will sich keiner auf dem Friedhof den Tod holen. Da kann eine jahrelang im Dorfchor gesungen haben, bei allen Hochzeiten und runden Geburtstagen. Ist so. Aber gerade am Tag der Beerdigung wurde es Frühling. So wie die Oma Alma selbst ein guter Mensch war, hat sie auch immer an ihren Olli geglaubt. Wie oft saß ich bei ihr am Küchentisch, weil er wieder irgendwann angestellt hatte, aber immer sagte sie, er hat so ein gutes Herz, jetzt sei doch nicht so. Also, manche kennen sie auch, manche haben sie auch für starkköpfig gehalten und in gewisser Weise, da war sie das ja auch, starkköpfig, aber im Vertrauen zu den Menschen, aber immer hilfsbereit und unheimlich liebevoll. Liebe Oma Alma, da wo du jetzt bist, wünschen wir dir alles Liebe und Gute. Der Klaas Billerbeck, der die Rede hielt, war der Schwiegersohn von Alma. Übung hatte der ja im Trauerreden, weil ihm letztes Jahr die Frau, die Erika, die Tochter von Alma, an Krebs gestorben ist. Ganz schrecklich. Darf ich gar nicht dran denken. Das war er, der Olli. Almas Sohn. Und Klaas Schwager. Hey, Leute. Ja? Wie ist es spät? Oder was? Besoffen und kleine Kinder, sagt man, haben Schutzengel. Total Schaden am Auto, aber der Olli, kein Kratzer. Was willst du mit dem Erbe machen, Olli? Weg mit Schmutz, ich werde alles versteuert. Überleg noch mal einmal. Dass es wenigstens im Dorf bleibt. Ich könnte ein paar Hektar Wiese für die Pferde gebrauchen. Und der Naturverein würde wohl gern am Torfstich eine Moorbadestelle einrichten. Ganz ursprünglich gegen Rheuma und so. Ich verkaufe an den, der das meiste Geld gibt. Ich will nie wieder arbeiten müssen. Du hast doch noch nie gearbeitet. Hey, voll die Spaßbremse. Du bist nicht mein Privatgendarm oder so. Wenn ich will, dann kaufe ich mir einen Porsche. Olli, du hast Alma versprochen, mit dem Entzug anzufahren. Du bist nur neidisch, dass ich Spaß habe. Mir hat die Alma alles vermacht, weil ich ein gutes Herz habe. Hey Leute, wer will noch einen? Wir versaufen unser Oma, ihr kleinen Häuschen. Halt die Klappe, Olli. Die Rieke ist verliebt. Ja? Ich habe Augen. Ich sehe was du nicht willst. Hältst jetzt das Maul, oder muss ich ja stopfen? Wir versaufen. Der Olli wusste, das war nicht so dahingesagt. Die Rieke sah zwar eher schmal aus, aber die konnte zupacken. Musste sie auch allein auf den Hof mit 15 Pferde, Schafe, Schweine und 60 Hektar Wiese. Dass man da nichts machen kann, Klaas. Tja, Olli ist der Alleinerbe. Ich kann er einbuchten, wenn er betrunken Auto fährt, aber sobald er nüchtern ist, muss ich ihn freilassen. Ich habe gehört, dass Schweine-Bruno einen Stall für 5000 Schweine bauen will. Da ist er natürlich scharf auf Almas Hof und die 80 Hektar Wiesen und Torfstich. Ach du Scheiße. Du sagst es, der braucht die Flächen, der muss seine Gülle verklappen. Da kann ich meine Ferienwohnung dicht machen. Und ich meine Reitschule. Und ich die Bäckerei. Von euren Brötchen kann ich nicht leben, ist so. Wer kauft denn Kuchen und Eis, wenn ich die Ferien gäste? Und wir brauchen auch keine Führung mehr anzubieten. Hat sich was mit wieder vernässten Torfstichen als den artenreichsten Biotopen in Deutschland. Lurche, Kormorane, Fischreiher, Moorfrösche. Oh ja. Unser Walter und die Luzi waren nämlich Moorschützer. Er pensionierter Kunstlehrer aus Münster und sie Witwe von einem Makler aus Hagen. Die beiden haben sich auf der Krötenjacht kennengelernt. Aber nee, Scherz beiseite. Denn natürlich wichtig, der Umweltschutz. Ist so. Mensch, Rieke, jetzt bist du ja bald die letzte Moorbäuerin, was? Bei mir war er auch schon. Ich Schweine, Bruno? Wollt nicht aufhören, mir den Hof mies zu machen. Wie allein ich wäre und wie die Arbeit drückt und die Pferde kaum was einbringen und dass ich auch nicht jünger werde, weißt du? Naja, aber noch bist du fit, weißt du, und gut beisammen und alles, aber... Was aber? Ja, nein, nix, aber... nein, du bist... du bist perfekt. Ich verkauf nicht Glas. Und wenn eines Tages nichts mehr geht, wenn der Gerichtsvollzieher kommt oder was, dann gehe ich mit den Pferden ins Moor. Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen. Wir müssen protestieren. Die Öffentlichkeit alarmieren, aufklären über das Leid der Tiere und die Umweltzerstörung. Kannst ja mal mit den Leuten an der Fleischtour bei Aldi anfangen. Ein gutes Argument zur richtigen Zeit von den richtigen Leuten mit dem richtigen Pep, das findet Gehör. Jawohl. Das hat noch immer gewirkt. Ja. Ja? Wo ist denn noch gleich nochmal der Pep in Moorswijk versteckt? Hä? Wir besetzen Almas alten Schweinestall. So haben die im Emsland eine Mastanlage verhindert. Und wie lange willst du da wohnen, in dem Schweinestall? Wir müssen was Verrücktes machen. Zum Beispiel, wir als Chor singen in Almas altem Schweinestall, dass die Zeitung kommt. Ein Konzert. Das klingt verrückt. Ich bin dabei. Duftiger glänzen Orangen in grün gehüllt. Lärchen durch jubelnden blühenden Hain. Cavalleria Rusticana. Die Lieblingsoper von meiner Erika. Mensch, das ist die Idee. Eine Oper im Schweinestall. Genial. Das Fernsehen rennt uns die Bude ein. Touristen kommen. Politiker drängen ins Blitzlichtgewitter. Was soll der Schweine Bruno mal versuchen, hier eine stinkende Mastanlage einzurichten? Das war so verrückt, dass es schon wieder nach Moorswijk passte. Wie die Rieke immer sagt, anpacken ist besser als tot über den Zaun hängen. Guck mal. Thema hier. Auf der CD-Hülle steht, einzige Szene ist der Dorfplatz, begrenzt von Kirche, Häusern und Dorfkneipe. Wie bei uns, wenn das kein Zeichen ist. Leg die Scheibe mal rein. Oh Lola, rosengleich blühen deine Wangen. Damit fängt das an. Oh Lola, rosengleich blühen deine Wangen. Rot wie Kirschen leuchten. Wir brauchen zweimal Sopran, einmal Alt haben wir, Tenor, das ist meine Stimmlage, und ein Bariton. Ach du Schreck. Uns fehlt ein Mann. Klaas. Guck mich nicht so an, Rieke, ich krieg keinen Ton raus. Also nicht bei dieser Oper. Ich sag ja, das hat meine Erika immer gehört, das kann ich nicht machen. Und außerdem hab ich einen anstrengenden Beruf, ne? Und einen saufenden Schwager am Hals. Schade. Und der Neue aus Münster, der das Haus vom Blomstedt gekauft hat? Professor, der ist nur am Wochenende hier. Welchen Mann wir auch gefragt haben? Nein. Und meist mit so Blicken, als hätten wir einen unanständigen Witz gerissen. Ich und singen? Also, irgendwie haben die Herren der Schöpfung einen Korken. Zwischen Seele und Stimmband ist so. In allen Dorfchören das Gleiche. Auf 10 Frauen ein Mann. Entschuldigung, ja. Wollen Sie nicht bei uns in der Oper mitmachen? Was? Ich will die Oper aufführen. Hier, das ist eine schöne Idee. Aber ich neu, ich mache hier bloß Urlaub. Gell? Oh, sei mir! Gib mir ein Haus, dann sing ich Trio. Bloß ein bisschen Öl, ne? Die Stimme, da geht doch alles. Ach, Olli, du fällst uns doch von der Bühne. Das bringt nichts immer, lassen wir es bleiben. 80 Hektar stinkende Verklappungsfläche. Jede Menge Lastwagen mit Schweinen auf der Dorfstraße. Der Bus fährt nicht mehr, die Häuser verfallen. Und die Moorfrösche ersaufen in der Gülle. Die Rieke dachte schon wieder an Moor. Und unser Dorfpolizist, der Klaas, dachte zur gleichen Zeit wohl an die Rieke. Deswegen konnte der nicht schlafen. Und immer wenn der nicht schlafen kann, macht der Klaas nachts Geschwindigkeitskontrolle. Guten Abend, allgemeine Verkehrskontrolle. Machen Sie mal das Auto aus. Ja, wieso? Ganz schön schnell hier in der Ortschaft. Wie, die Papiere bitte? Ja, habe ich jetzt nicht dabei. Kai Bischof ist mein Name. Bitte, ich hab's eilig. Hühner, Katzen und Kinder auch, ja? Haben Sie was getrunken? Ach, nur ein Bier. Ich war beim Unternehmerstammtisch im Goldenen Herzen. Na, werden's wohl eher ein, zwei Bierchen mehr gewesen sein, was? Komm, steigen Sie mal aus. Sie kennen mich doch. Ach, interessant. Nachbar. Ja, mir gehört die neue Biogasanlage. Ich muss dahin. Die haben mir gerade mitgeteilt, dass der Transporter mit dem neuen Reaktor unterwegs ist. Machen Sie mal. Ja, ich geb's ja zu. 4 Bier, aber kleine. Schöne Stimme, ne? Walter, unser Chorleiter, machte den Regisseur. Weil einmal Lehrer, immer Lehrer, ist so. Zum Dirigieren ist er auf den Schweinetruch gestiegen und hat seinen grünen Kulli geschwungen, sein Lehrerzeichen für Silenzium. Aber wie dann unser Bariton zur ersten Probe kam, sind ihm glatt die Augen rausgefallen. Herr Bischof! Ja, der Herr Frischauf, so eine Freude. Und Sie auch hier, Frau Kosmala. Ihr kennt euch? Ja, ich musste die beiden erst letzte Woche von meinem Feld tragen lassen. Feldbesetzung, jawohl. Der Herr baut nämlich für seine Biogasanlage gentechnisch veränderten Mais an und spritzt mit Roundup Das ist so ein Giftcocktail, der macht alles platt, bloß eben seinen Mutantenmeißen. Der Anbau von Energiepflanzen trägt wesentlich zur Erreichung der Klimaziele bei. So, bitte. Sollte Ihnen doch Freude machen. Alles Lüge. Was der Biosprit an CO2 spart, verbrauchen Sie bei Anbau und Transport. Luzi. So. Bienenmörder. Lass gut sein, Luzi, wir brauchen ihn. Heb deinen grünen Kuli, Walter. Wir haben 12 Arbeitsplätze geschaffen. Wo vorher 500 waren. Agrarindustrie schafft keine Arbeitsplätze, Luzi, sondern vernichtet sie. Also, in der Landwirtschaft, im Tourismus, im Naturschutz. Schluss! Jetzt wird gesungen. Besetzung! Da ist Turidu, Tenor, den singe ich. Luzi singt die Lola, mit der ich flirte und damit das tödliche Drama auslöse. Rike, du singst alt? Ja, ich sing die Mutter. Herr Bischof? Ja? Trauen Sie sich denn Alfio zu? Mit Vergnügen, Herr Frischauf. Wenn ich mich recht entsinne, ersteche ich Sie am Ende. Oh, immer langsam. Erstmal setze ich Ihnen Hörner auf. Bitte, Herr Bischof, lassen Sie hören. Ja. Der Anfang war hart. Der Chor der Landfrauen nach der Arbeit. Aber wir probten weiter. Wer da breitbeinig im Eingang stand, war der Bruno Kottkamp. Ich hab den Stall hier gepachtet. Ab heute. Früher war der arm wie alle anderen in Morswijk. Heute nennen ihn manche Schweine Bruno oder Wichser. Weil nämlich womit der an Schweine Geld verdient, sind 150 Zuchteber. Die melkt er jeden Morgen elektrisch. Denn ab der Glibber. Bis nach Norwegen liefert der. Gepachtet? Interessant. Von wem denn? Vom rechtmäßigen Eigentümer, natürlich. Dann ist ja jetzt Olli, dein Schwager, Klaas. Weißt du davon? Ja. Er hatte schriftlich vom Notar. Also, ja. Hinter Schweinebrunner stand seine Frau Carola, die über seine Schulter auf unsere Dekorationen plierte wie auf einen leuchtenden Christbaum. Wir finden gewiss eine Lösung, die für alle Seiten akzeptabel ist. Ich habe übrigens während des Studiums in Dresden im Chor der Semperoper gesungen. Schluss jetzt! Schluss! Das ist ja eine illegale Besetzung. Oh, was ist das? Klaas, bitte! Raus mit den Leuten! Na ja, Bruder, ich meine, diese Probe, die können Sie ja vielleicht noch zu Ende machen. Nicht in Frage. Du bist von Amts wegen hier. Also los. Klaas, das kannst du nicht machen. Wenn du dem Schweinebixer hilfst, sind wir geschiedene Leute. Rike, bitte. Nix bitte. Entweder oder. Musst dich entscheiden. Danke für deine Unterstützung. Aber nicht doch. Wer wird sich denn streiten? Die Cavalleria Rusticana ist so eine schöne Oper. Oh, süße Lilie, zahllose Engel. Carola, bitte! Du willst doch nicht bei so einer Posse mitmachen! Ich kann Sie beruhigen, die Lola singe ich schon. Wer ist denn hier der Regisseur? Luzi. Eigentlich, also die Santuzza ist auch eine tolle Rolle. Ebenfalls Sopran, mehrere Hauptarien. Aber die ist steinalt. Naja, sagen wir, sie hat Erfahrungen. Das ist eine komplexere Figur als die, Frau Kottkamp, als die schlichte Lola. Danke, du Arsch. Luzi, bitte tu's für uns, Gott. Natürlich. Immer im Dienst der Sache, zu Befehl. Ja, moll, bitteschön. Hm. Ich wusste, dass ich auf Ihr Verständnis rechnen darf, Luzi. Danke. Das ist sehr professionell. Hm. Sogar im Münsterländer Boten haben sie über uns Verrückte im Mosfeck geschrieben. Immer mehr Leute wollten mitsingen oder mitspielen. Touristen kamen, staunten, warfen Geld in die Spendendose. Mittwochs übte die Summgruppe und am Samstag die singenden Sägen. Das ganze Dorf war im Opernfieber. Rosse stampfen, Peitschen knallen und der muntere Glockenschall. Das ist der Alfio trägt einen ölverschmierten Blaumann. Was? Als Fuhrmann? Ja, heute wäre er Fernfahrer. Stolz auf seinen Brummi. Das ist wunderbar modern. Ich schlage vor, dass Lola einen sehr kurzen Rock trägt und dass man ihr Selbstbewusstsein spürt. Und Sanduzza, ganz im Gegensatz dazu, schwarz, hochgeschlossen, mit Kapuze. Ja, vielleicht noch eine Burka. Ja, eine Burka. Ganz aktueller Bezug. Wahnsinn, danke, Carola. Luzi biss die Zähne zusammen, dass man ihr Knirschen bis in die Torfstiche hörte. Wir fanden alle, dass ihre Wut perfekt zu der betrogenen Sanduzza passte. Bloß, als wir gerade richtig gut wurden, da fing das mit dem Verschwinden an. Klaas, Walter ist weg. Moment, was heißt, er ist weg? Na, weg, weg. Weg, das heißt, Walter ist nicht zur Probe gekommen, Hanna. In 6 Wochen ist Premiere. Nun mal ganz ruhig, ja? Erwachsene Personen haben das Aufenthaltsbestimmungsrecht für sich selbst, das heißt die Polizei. Klaas. Also ich. Aufenthaltsbestimmungsrecht von erwachsenen Personen. Hast du ein Lehrbuch gefrühstückt? Oh Gott, ihm ist was passiert. Was stellt ihr euch denn vor, was ich jetzt machen soll? Ja, Walter hatte so viele Feinde. Hähnchenmäster, Discounter, Fastfood-Junkies, Monsanto-Billigkonsumenten, der Schweine-Bruno. Habt ihr versucht, ihn anzurufen? Natürlich, dauernd. Erst war noch die Mailbox dran, aber dann hieß es nur noch nicht erreichbar. Wann war das ungefähr? Gegen 1 in der Nacht. Ja, na siehste, Schlafenszeit. Um die Zeit sind Herzinfarkte am häufigsten. Herr Bischof, diesen Kalender habe ich auf Walters Schreibtisch gefunden. Da ist als letzter Termin gestern Abend eine Baritonprobe mit Kai Bischof eingetragen. Mit Ihnen, also hier, sehen Sie, Dienstagabend. Ja, naja, wir haben verabredet, um die Fuhrmannsarie nochmal zu proben. Pardon, die Kraftfahrerarie. Sie beide allein? Ja, hier bei mir. Ja, ich konnte erst ab 21 Uhr. Er ist nicht erschienen. Ich habe natürlich versucht anzurufen. Und ihm auf den AB gesprochen. Dann habe ich Steuererklärung gemacht. Gibt es Zeugen? Natürlich habe ich Zeugen. Ich bin doch nicht blöd und verheimliche vor der Nachtschicht, dass der Chef arbeitet, oder? Die Gardinen vom Büro sind immer offen. Herr Bischof, aber Sie und der Walter waren schon so etwas wie Feinde, oder? Ach, aber das war doch rein geschäftlich. Ich binde mir nicht diese ganzen Proben ans Bein, um dann meinen Sanges Bruder kurz vor der Premiere verschwinden zu lassen. Bald wussten wir auf die Minute, wo Walter in den letzten Stunden vor seinem Verschwinden gewesen war. Am Nachmittag hatte er noch Reporter aus Münster durchs Moor geführt. Von 18 Uhr an im Goldenen Herzen Gulasch gegessen, mit einem kleinen Bier nachgespült. Und dann ist er 19 Uhr gegangen. Der Pfarrer hat ihn als letzter gesehen. Luzi. Mal ehrlich, war an dem Abend noch bei dir? Was soll denn das? Als nächstes behauptest du, ich hätte ihn in meiner Tiefkühltruhe. Nein, aber du kannst nicht lügen, Luzi. Ich sehe die hektischen Flecken in deinem Gesicht. Ach, ja, Herrgott. Aber bitte verpetz mich nicht. Vielleicht habe ich mich strafbar gemacht. Walter war am Montagabend bei mir, aber nur kurz. Kann so 7:30 gewesen sein, jedenfalls noch vor der Tagesschau. Er hatte einen Tipp gekriegt. In der Schweinemast in Röhring, da war in der Nacht kein Wachschutz. Der Wachmann war kurzfristig erkrankt und sie hatten so schnell keinen Ersatz. Deshalb hat er mir seine Kamera gebracht, damit ich fotografiere. Ja, und das hast du dann gemacht, oder? Ja, diese Anlagen sind heutzutage mit Elektrozäunen, Wachtürmen und Kameras gesichert wie Atombombendepots. Damit keiner sieht, wie eng die Schweine stehen, wie sie sich gegenseitig die Schwänze abfressen. Ist schlecht fürs Geschäft. So eine Gelegenheit kriegen wir nur selten. Ich musste dahin. Und der Walter? Ist von dir aus wohin? Na, er wollte zu Kai Bischof. Probe. Deshalb konnte er nicht selbst fotografieren. Ja, bei Kai ist er nie angekommen. Ich weiß, dass mich das verdächtig macht. Aber Mann, ich bin da eingebrochen und habe die Fotos gemacht. Ich hab's doch nur gut gemeint, ehrlich. War es denn hell oder war es dunkel, als du in die Anlage rein bist? Ja, rein bin ich im Dunkeln. Aber als ich so gegen Mitternacht rauskam, war Vollmond. Okay, ich verrate nichts. Oh, danke, Rieke. Die Fotos erscheinen am Wochenende im Münsterländischen Boten. Ach, Luzi. Guck mal, das ist wirklich fies, was die da mit den Schweinen machen, ne? Was sind die Fotos von dir? Quatsch, stand am Fenster, hab in den Mund geglotzt. Konnte nicht schlafen. Und du? Geschwindigkeitskontrolle. Klar, hat so jeder seins, ne? Hätte man sich schön gemeinsam am Kamin wärmen können. Mhm. Schöner wär's gewesen, ne? Was ist das denn? Ich brauch nichts zu sagen, du Lieb! Ich zeig dich an, du! Ich hab ihn eingesperrt. Es wird Ärger geben, aber ich komm mir das Elend nicht mehr mit angucken. Was der Suff so anrichtet, ne? Und eigentlich ist er ein lieber Kerl, weißt du? Ich leg mich auf, hörst du? Oh Gott. Im Bettlaken! Wirklich! Verdammt, lass mich raus! Ich bin dir doch sowieso egal! Der hatte fast, 500 Euro in der Tasche. Wenn ich nur wüsste, wen er beklaut hat. Du, der Schweine-Bruno wird ihm Geld für den Stall gegeben haben. Nein. Nee, Bruno hat ihm kein Geld gegeben. Das hat er mir versprochen. Der ist ganz vernünftig, der Bruno. Der ist nicht so schlimm, wie du denkst. Der ist eher unsicher, so wegen der Schweine, weißt du? Der kompensiert das. Das ist so ein Minderwertigkeitskomplex, ne? Du studierter Angeber. Dieseltrine. Schlaunase. Ach, meine süße kleine Amazone. Sag mal, könnte das nicht sein, dass der Olli unseren Walter an dem Abend gesehen hat? Olli? Ja, wie kommst du denn jetzt da drauf? Der Olli hat gesagt, im Affenstall, da brennt das Licht, bei Vollmond ist gut Munkelnicht. Toridu, Toridu. Was soll denn das heißen? Ja, Toridu, das ist doch Walter. Im Vollmond heißt nach 0 Uhr 16. Da ist der Mond an dem Tag nämlich aufgegangen. Dein Mann ist damit vermutlich der Letzte, der Walter gesehen hat, Carola. Bruno? Ja, wo ist er? Oh. Entschuldigung, tut mir leid. Hast du viel abgekriegt? Du hast was gesehen, stimmt's? Nein! Wieso glaubst du einem Soll von mehr als mir? Der sieht doch längst Gespenster. Carola, jetzt hör doch mal zu. Wenn ein Mann den Walter vielleicht war es ja ein... Ihr seid doch paranoid. Aber ihr wart ja schon immer gegen uns aus Neid. Weil wir was geschafft und was geschaffen haben. Sticheln und intrigieren könnt ihr. Aber selbst was auf die Beine stellen... Wir suchen doch nur nach dem Walter, Herr Gott. Ich mach nicht mehr mit. Schluss mit Opa und dem ganzen Theater. Ich will euch nie mehr sehen. Und aus dem Stall fliegt er auch raus. Ich muss auf eine Antwort bestehen. Es tut mir leid. Es ist nicht... Raus hier! Versteh doch, dass er enttäuscht ist. Lass Rieke, ja, komm. Die soll doch mal runterkommen. Was soll mach, dass ihr rauskommt. Rieke. Ja, ist ja gut. Halt ab! Komm. Junge, du, die hat ja Haare auf den Zähnen. Guck mal, wie meine Hände zittern. Ey. Ich ruf gleich beim Kreis an und lass das Grundstück durchsuchen. Warte. Ja, mach das mal. Tut mir leid. Mein Mann war an dem Abend nicht hier. Dienstags ist er immer. Er hat eine Freundin in Rohrsdorf. Dort ist er immer am Dienstag. Tja, aber... Der Walter, der war hier. Ja, oder? Nicht, was ihr denkt. Wir waren einander vertraut. Okay. Und was hast du mit ihm gemacht? Also, ich meine jetzt, da hat er jetzt verschwunden? Nichts, ich schwöre. Er war hier bis 11, dann ist er nach Hause, musste noch arbeiten. Ich habe noch an der Tür gestanden und ihm nachgeschaut. Ja, aber dann könnte dein Mann direkt in die Arme gelaufen sein. Nein! Der kommt immer erst am nächsten Morgen wieder. Zum Herde des Hauses, ihr Freunde. Die Rieke hat nichts gesagt, der Klaas hat nichts gesagt. Aber der Tratsch fliegt mit der Luft. Es hieß der Kottkamp, also Schweinebruno, hätte den Walter betäubt und den Schweinen vorgeworfen. Und wie der aufwachte, fehlten ihm schon die Füße, sodass er nicht mehr weglaufen konnte. Ja, nicht, dass wir das dem Schweinebruno nicht zugetraut hätten. Viele Freunde hatte der nicht. Immer gleich auf 180 mit einem roten Kopf. Manche macht das Geld nicht ruhiger, sondern hektisch. Wenn Sie mir den Namen Ihres Alibis, also Ihrer Freundin, nicht nennen wollen, dann muss ich Sie leider zum Verhör in die Kreisstadt bringen. Sie, bist du jetzt ganz komplett übergeschnappt, Klaas? Du weißt doch genau, was mir dieses Arschloch für einen Ärger macht. Das geht doch auf keine Kuhhaut. Neuerdings sollen die Torfstiche Biotope sein mit grünen, roten oder karierten Moorfröschen. Wozu sollen die gut sein, ha? Herr Kottkamp. Vielleicht begreifen Sie den Ernst der Lage nicht. Sie stehen im Verdacht, am Verschwinden eines Mitbürgers beteiligt zu sein. Jetzt mal auf. Der sogenannte Mitbürger besetzt meinen Schweinestall, macht das ganze Dorf verrückt, vögelt meine Frau und jetzt soll ich auch noch wegen dem die Hose runterlassen? Nur mal wegen, verhafte mich, wenn dir nichts Besseres einfällt. Aber dann kümmere dich gefälligst auch um die Eber. Abends Futter und morgens masturbieren. Wir sollen ja wohl hinkriegen, oder? Klaas? Ja? Klaas, ich hab was gefunden. Hier, guck mal. Sag mal, wie siehst du denn aus? Es hing im Scheißegitter, da vor dem Gülleloch. Das Handy von Walter. Oh, das muss er mal erklären, Bruno. Kann doch jeder da reingeschmissen haben. Gott, du hast ihn noch nicht etwa zu den Schweinen geworfen? Ach, Rola! Du brauchst nicht brüllen. Ich hab alles gehört, du Mörder. Ich hasse dich. Nein, kein Quatsch. Ich war das doch nicht. Du hast das einzig Schöne zerstört, das ich hatte. Ich wollte doch nur auch mal ein bisschen Wärme. Komm, Bruno, ich fahre dich erstmal zur Vernehmung. In der Kreisstadt, die Kollegen, die kennen sich mit solchen Fällen ein bisschen besser aus. Komm. Kannst gleich da bleiben. Zu glauben. Los, komm. Die Rieke hat von der Schweinescheiße gestunken bis sonst wohin, trotz zweimal Haare waschen und Füße schrubben. Aber dass sie dann bei der Chorprobe ganz allein auf der Bühne saß, das hatte andere Gründe. Lasst uns preisen den Herrn, der im Bande sich erhilft für den glorreichsten Sieg. Heirik, so ein Pisswetter. Bist du allein? Wo sind denn die anderen? Merit Heiser, Babsis Kind krank, Katrin schlachtet. Und Kai? Geht nicht ans Telefon. Ist ja komisch. Der kommt sonst nie zu spät. Du zitterst ja. Ist ja. Dir kalt? Hör mal hier, nimm meine Jacke. Auto musste in die Werkstatt. Vermutlich der Kühler. Musste zu Fuß laufen. Schon wieder? War doch neulich erst. Ein Unglück kommt selten allein. Ja, na, das tut mir leid wegen Walter. Finde ich tapfer, dass du trotzdem kommst. Schon mal Stimme ölen? Hab eine Flasche Moorbeerenwein mit. Letzte Nacht habe ich geträumt. Walter kommt freudestrahlend mit einem Strauß Blumen zurück und erzählt, dass er bei einer anderen war. Sie sei so jung und schön gewesen. Da habe er die Zeit vergessen. Ah. Oh Gott! Und ich war so froh, dass er wieder da ist. Du liebst ihn wirklich, ne? Ja. Ja. Er ist verrückt mit seinem Naturschutz und so, aber wenigstens hat er Feuer. Ich habe ihn oft beneidet und gehofft, dass er sich auch mal für mich entzündet. So richtig, weißt du? Mit Romantik und Überraschungen. Aber einmal die Woche, das hat ihm gereicht. Und dass ich seine Küche sauber halte, ja? Und immer zuhöre. Ich hab mir schon manchmal gedacht, dass er dich schlecht behandelt. Hat er auch. Aber dann war er wieder lieb, zuvorkommend, ritterlich, hat Blumen mitgebracht und mir schöne Dinge ins Ohr geflüstert. Und die Zweifel sind sofort weg, ne? Da schmilzt man hin. Und wünscht sich mehr. Und ist bereit, alle künftigen Lügen zu verzeihen. Komm, Emma, wir trinken auf unsere Blödheit. Prosit! Gehst du mal ran? Klaas hört immer gleich, wenn ich was getrunken habe. Ist er ein bisschen empfindlich neuerdings. Hallo, Klaas? Ja, ich bin's, Luzi. Ja. Ja, die ist gerade auf dem Klo, ne? Mach mal laut. Krankenhaus? Mach mal laut. Unternehmerstammtisch. Heute beim Alkoholtest. Da hatte er 1,5 Promille. Oh je, das gibt Ärger. Ja, das heißt, eine schwierige Hirnerschütterung hat er. Sie behalten ihn mindestens 3 Tage im Krankenhaus. Und er hat sagenhaftes Glück gehabt. Mit 90 Sachen um die Kurve bei Ui. Regen. Das hätte tödlich ausgehen können. So. Ne? Also, tschüss, grüß Rieke. Ja, mach ich. Tschüss. Mist. Der Kai hatte einen Unfall mit dem Wildschwein. Was? Sie behalten ihn da. Gehirnerschütterung. Da fährt sie den Bach runter, unsere Opa. Prösterchen. Prost. Ist schon komisch, ne? Dass hier monatelang nichts passiert und auf einmal die beiden einzigen Männer, die halt Maul aufkriegen und sich nicht beim Singen schämen. Erst verschwindet der Walter und dann fährt der Kai in ein Schwein. Der liebe Gott hat Migräne von unserem Gesang gekriegt. Hört sonst immer nur Engel. Da war er wohl ein bisschen verwöhnt. Nee, im Ernst, sag doch mal. Kann so viel Pech Zufall sein. Na, meinst du, da ist ein Attentäter am Werk? Ein Opernhasser? Nee. Vielleicht gibt es einen ganz anderen Grund als die Musik. Boah, mir läuft das kalt den Rücken runter. Guck mal, ich kriege Gänsehaut. Wenn jemand das Wildschwein zum Beispiel da hingelegt hat. Ein totes Wildschwein auf die Straße gelegt. Bist du jetzt Miss Marple? Das Schwein hängt bestimmt in der Wildkammer beim Alfred. Sag mal, du willst doch jetzt nicht im Ernst? Ja, sicher, komm. Und so kam es, dass die Rieke am helllichten Tag mit ihrem Schlachtermesser durch Morswick zur Wildkammer gegangen ist. Die Luzi hinterher. Naja, ein bisschen getorkelt sind sie und hatten rot verschmitzte Backen. Die Schlüssel kriegte die Rieke von Gisela, der Frau vom Alfred, dem Yachtpächter, die auch im Chor gesungen hat. So, Herzlein. Sesam, öffne dich. Ich wusste es. Siehst du die Frakturen hier und hier? Guck mal, hier. Oh, mir wird schlecht. Halt mal das Herz und die Lungen hoch. Ich muss kotzen. Jetzt hab dich nicht so, da bist du neuerdings Veganerin. Ihr habt was? Ja, das Wildschwein war schon tot, Klaas. Was? Ja, da müsste doch Blut sein auf der Straße. Ist aber nicht, weil das Herz schon vor dem Aufprall stillstand. Frakturen auf beiden Seiten, weil es vorher schon mal überfahren worden war. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, das heißt, dieses Schwein hat da wirklich schon gelegen. Wie Kai gesagt hat. Wie Kai gesagt hat. Ach, boah, Luzi, du hast vielleicht eine Fahne. Was? Mein Gott, hast du auch getrunken, Rieke? Oh, nee, aber du hörst wieder nicht zu. Herrgott, doch, Marieke, ich weiß wirklich nicht mehr, wo mir der Kopf steht, weißt du? Und du, sag mal, ist was mit Olli? Ich höre den gar nicht. Ja, ist abgehauen. Irgendjemand hat dem eine Leiter ans Fenster gestellt. Was? Ja. Der ist jetzt auch noch weg? Jo. Mensch, Klaas, hör mal, pass auf, dass hier nichts passiert. Ach, was, der will bloß mein Handy irgendwo verticken, das hat er nämlich geklaut. Wartet mal. Was haben alle Verschwundenen gemeinsam? Jetzt mach es nicht so spannend. Sie haben die Hand auf Almas Land oder wollen es haben. Ach übrigens, was Bruno angeht, der hat den Namen seiner Freundin letztendlich doch mal ausgepackt. Ja, und sein Alibi ist hieb- und stichfest. Aha. Aber was hat denn der Walter mit Almas Land zu tun? Na, der hat dem Nabu den Kauf vorgeschlagen als Stutzfläche und Biotop. Irgendjemand, der das nicht will, der die Konkurrenz beseitigen Und dieser will. Jemand hätte da Telefon beim Schweine-Bruno in den Stall geschmissen, um falschen Verdacht zu wecken? Und Kai das tote Wildschwein auf die Straße gelegt. Wahnsinn. Ja, weil, denkt doch mal, der kommt da jeden Freitag nach dem Unternehmerstammtisch lang und was getrunken hat er dann auch immer und dann noch der Regen und gleich hinter der Kurve. Mir dreht sich alles mal, bin ich jetzt besoffen oder ihr? Ach, langsam, nochmal zum Mitschreiben. Der Schweine, Bruno, Walter, Kai, alle drei wollten Oma Almas Stall und ihr Land. Alle wollten bei der Versteigerung mitbieten. Schweine, Bruno braucht die Flächen für seine Gülleverklappung, Kai für den Maisanbau und Walter wollte die Flächen für den Naturschutz erwerben. Ein Vierter, der auch scharf ist auf das Land, hat seine Konkurrenten verschwinden lassen. Für popelige 80 Hektar? Ach, du hast doch keine Ahnung, wie viel das Land heute wert ist, oder? Die Preise für Äcker steigen jedes Jahr um 20 oder 30%. Und wenn einer Schweinemast betreiben will, braucht er Verklappungsflächen. Auf Teufel komm raus, selbst wenn es nur nasse Wiesen sind. 30.000 Euro pro Hektar, das wären... Ja. 2,4 Millionen. Auf diesem Markt bieten Spekulanten mit und Scheichs und die Mafia. Land vermehrt sich nicht. Die Geldanlage ist sicherer als Gold. Sag mal, wer kriegt eigentlich das Geld, wenn Olli verschwunden bleibt? Ja, ich bin Almas Schwiegersohn und letztlich damit also der einzige Verwandte, nicht? Tja. Dann bist du ja jetzt der Hauptverdächtige, ne? Ach, hör auf, Rieke. Wir müssen zur Versteigerung. Da finden wir unseren Täter. Wie spät ist es? Oh, verdammt. Die fängt gleich an. Okay. Du musst uns fahren, Klaas. Los! Aber nicht mit Sirene, ne? Nicht mit Sirene. Scheiße am Schuh, Blut an den Ärmeln, mit einer Fahne vom Moorbeerenwein und ordentlich verschwitzt, saßen die Weiber im Gerichtssaal zwischen den feingezwirnten Immobilienmaklern. Ich rufe auf Gemarkung Morswick, Flurstücke 3, 4 und 5. Zusammen 80 Hektar, belastet mit Hypotheken und Zinsschulden in Höhe von 81.476 Euro. Als Mindestgebot wurde 1 Million Euro festgelegt. Gibt es Gebote? 1 Million. Hab ich doch gesagt. Ich sehe Dr. Weil von der Agrargesellschaft Oldenburg. 1.050.000. Weitere Gebote? Mensch, den kenne ich. Agrargesellschaft Oldenburg. Aber das ist so einer von unseren Urlaubern. Ja, das ist unser Mann, Klaas, hörst du? Weitere Gebote? Dr. Weil, du musst den festnehmen. Quatsch, so unmöglich. Nicht ohne handfeste Beweise, Mensch. Mensch, siehst du ihn grinsen? Keiner mehr da zum Gegenbieten, es sei denn... 1,1 Millionen Euro. Was machst du denn? Bist du verrückt geworden? Mach dir keine Sorgen, das Land ist locker und das Doppelte. 1,15 Millionen von Dr. Weil. Luzi, bitte, lass die Hand unten. Ich flehe dich an, das hätte Walter nicht gewollt. Wenn du nachher nicht zahlen kannst, die Fände das letzte Hemd, Luzi. Hier? 1,2 Millionen von der Dame in der vorletzten Reihe. Da guckt der Kerl was. Wohl doch noch jemand gibt übrig, den er zu beseitigen Hör vergessen. Auf. Du wirst Wir sind bei 1,3 Millionen Euro von dem Herrn dort. Nein, hören Sie bitte. Sie bieten 1,35. Nein! 1,5 Millionen! Mein Herz, ich überlebe das nicht. Millionen. Na, wach doch, Spaß. Dr. Weil 1,55. Die Dame 1,6 Millionen. Jetzt kriegt er mit, dass seine ganze Mühe umsonst war. 1,6 Millionen. Gleich haben wir ihn. Guck, der springt schon fast über den Tisch. Millionen Klaas, Euro. Hast du deine Dienstwaffe dabei? 1,6 Millionen Euro von der Dame zum Ersten. Ja. Zum Zweiten. Ja. Und da sehe ich 1,65 von Dr. Weil. Oh. Bei 1,9 Millionen hat Luzi abgewinkt und ist mit Hüftschwung an dem Dr. Weil vorbei, der das nervöse Zwinkern gekriegt hat. Die Rieke musste danach erstmal nach Hause sich umziehen. So nass war die geschwitzt. Wie sie am Abend frisch geduscht und beduftet zu Klaas kam, war der Schweinegeruch endlich weg. Nee, Rieke, Fehlanzeige. Dieser Dr. Weil hat ein astreines Alibi für den Abend, an dem Walter verschwunden ist. Der Kreischefin Bock meint, ich wäre befangen wegen Verwandtschaft und so. Das LKA kümmert sich um alles Weitere. Aha. Du lässt den Fall also einfach wegnehmen, ja? Ach, Rieke, Mensch, Rieke, ich bin Dorfpolizist, ich bin nicht Sherlock Holmes. Verstehst du? Da hat die Rieke erstmal nichts mehr gesagt. Sie hat den Tisch gedeckt und ihm ein Omelett gemacht, wie er es gern mochte. Und dabei hat sie immer gedacht, Röhring, Luzi, hoffentlich kommt das nicht raus. Sag mal, ja. Habt ihr denn eigentlich schon eine Idee, wer in Röhring eingebrochen sein könnte? Na, zwei waren es auf der Spurenanalyse. Zwei. Vermutlich ein Mann und eine Frau. Zwei? Jetzt, im Nachhinein, ist es schon komisch, dass die Rieke bis dahin auf der Leitung gestanden hatte. Aber sie war eben mit Luzi befreundet und hat ihr keinen Mord zugetraut. Ist so. Natürlich musste sie dem Klaas jetzt ihr Geheimnis verraten, dass die Luzi im Stall in Röhring war. Aber er war nicht böse, eben weil Freundin und so und versprochen. Was? Wenn Walter und Luzi gemeinsam in Röhring eingebrochen sind, dann heißt das doch... Ja. Das heißt doch... Hä? Boah. Von wegen, er hätte nur die Kamera gebracht. Belogen hat sie mich. Sie muss ihm nachgegangen sein, bis Gott kommt. Aber wenn sie von Walters Verhältnis mit Carola erfahren hat, warum ist sie später am Abend mit ihm zusammen nach Röhring? Sie hat ihn in eine Falle gelockt. Luzi ist eine gute Schauspielerin. Das kann ich mir nicht vorstellen, Mensch. Unsere Luzi so kaltblütig und vorsätzlich. Ja, aber vielleicht war die Geschichte mit Carola der Tropfen, der hat fast zum Überlaufen gebracht hat, weißt du? Rieke, man bringt nicht einfach so einen Menschen um. Nee? Das ist schwerer, als du denkst. Noch dazu ohne Waffe. Und Walter ist zwar kein Hühne, nicht, aber immerhin ist er ein Kopf größer als ich. Ja, aber vielleicht nicht absichtlich. Ihr Auto war eine Reparatur. Wenn sie ihn überfahren hat, vielleicht. Ja, und die Leiche? Mensch, vielleicht Olli. Ach, Quatsch. Nee, ich meine, dass er vielleicht der Nächste ist. Vielleicht hat er die beiden zusammen gesehen in der Nacht. Ja, da könntest du allerdings recht haben. Erinnerst du dich an die 500 Euro? Genau. Die Luzi, die hat ihm heimlich Geld zugesteckt. Damit er sich den Verstand mit einer Überdosis Schnaps wegballert. Aber der Plan ist nicht aufgegangen, weil du Olli eingesperrt hast. Und die Leiter an Ollis Fenster? Hm? Das war Luzi. Die will ihn beseitigen. Und wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Ja, komm, dein Telefon. Ja, ist doch weg, das hat Olli doch geklaut. Ja, eben, das kann man doch ordnen. Also, ich kann es im Internet anzeigen lassen, wo mein Handy ist. Warte mal, ich muss nur den Code eingeben. Warte mal eben. Jetzt guck doch mal weg. Oh, so. Echt? Du hast Rieke als Passwort? Du bist ja was Süßes. Hör mal, das war ganz schön viel Arbeit hier, du. Ich habe das alles ausgebeult und neu lackiert. Da siehst du fast nichts mehr. Hier sind die Schlüssel. Danke. Komm, Olli. Noch. Hm. Ein Kopfbrummen. Ich brauche was zu trinken. Wasser steht auf dem Rücksitz. Oh, ich meine was Richtiges. Gib mir Geld. Hm? Erst nachdem beim Notar alles erledigt ist. Der rückt das Erbe nicht raus, wenn er deine Fahne riecht. Das wäre dann nämlich mangelnde Geschäftsfähigkeit und würde bedeuten, dass Klaas das Erbe an deiner Stelle verwalten darf. Ja, was du nicht alles weißt. Ne? Das reinste Brockhaus. Der. Hä? Der Brockhaus. Nicht anfassen. Was soll denn das auf einmal? Für Schwein anfassen war ich gut genug. Noch nicht. Hier könnte uns jemand sehen. Wenn wir erstmal auf Mallorca sind, haben wir alle Zeit der Welt für die schönen Dinge des Lebens. Ja, ich will ein eigenes Strandlokal, wo ich bestimmen kann, wer rein darf. Ja, du kriegst deinen eigenen Ballermann. Versprochen. Hey, guck mal, Klaas, was macht denn der hier? Kopf runter! Nimm deinen scheiß Schädel runter! Der kann mir doch gar nichts, ist mein Geld. Einmal hat es mir vermacht, ja, mir allein, weil ich ein gutes Herz hab. Verdammt, wie hat er uns hier gefunden? Immer wollte der mir reinquatschen, dabei ist er überhaupt nicht mein Vormund. Hast du das Telefon etwa von ihm geklaut? Schmeiß es raus! Nee, Klaas, kannst du neues kaufen? Raus! Ja, der verdient doch genug, gib ja! Gib das Handy her und halt die Schnauze jetzt alt, endlich! Geleuchtet hat sie dann nicht mehr, die Luzi. Auf dem Rückweg von Röhring war sie mit Walter in Streit geraten, hatte ihn wegen seiner Affären zur Rede gestellt und er hatte ihr höhnisch klargemacht, dass sie ihm zu devot sei. Wegen der Tränen in ihren Augen hat sie ein Wildschwein übersehen und das lag dann halb unterm Auto, quiekend. Walter war wütend und hat ihr verboten, die Polizei zu rufen, um keinen Verdacht wegen des Einbruchs in die Schweinemast zu wecken. Und dann hat sie ihn da im Scheinwerferlicht gesehen, wie er das jämmerlich fiepende Wildschwein von der Straße zerrte. Brutal und völlig gefühlskalt, der Tierschützer. Und da hat sie ihm Gas gegeben. Ja, wir haben Walters Leiche hinten im Park gefunden, in der Ruine vom Eiskeller. Tja, Beerdigung ist nächsten Sonntag. Singt ihr für ihn was aus der Oper? Können wir denn jetzt überhaupt weitermachen mit unserer Oper? Ist das nicht pietätlos? Wir vollenden, was Alma gewollt und Walter angefangen hat. Ist in seinem Sinne. Der Bruno stört uns nicht mehr. Ich habe alles vom Hof gejagt, was Hoden hatte. Gesine, du singst die Santuzza und Klaas den Turiddu. Stimmt's, Klaas? Ja, gut, ich versuch's. Guten Morgen. Guten Morgen. Unser Alfio ist auch wieder da. Na, dann kann es ja losgehen. Moment noch, ich bin etwas atemlos vom Radfahren. Sag mal, warum wollte die Luzi dich eigentlich umbringen? Naja, vielleicht, also sie hat mich mit dem Olli reden sehen und da hat sie sich vermutlich gedacht, ich wüsste, was er weiß. Und? Ich wollte ihm ein Vorkaufsrecht abluchsen, aber er braucht kein Geld, hat er gesagt. Ja, sie hat ihm genug gegeben, damit er sich totsaufen kann. Och, was duftet dir denn so lecker? Frischer Streuselkuchen aus meiner Bäckerei. Den gibt's erst hinterher zur Belohnung. Hopp, hopp, hopp, meine Damen und Herren, auf die Bühne. Wir haben nur noch 5 Wochen bis zur Premiere. Leb wohl, Mutter, leb wohl. Sehr schön. Olli ist übrigens trocken seit dem Unfall, weil sie ihm beide Beine eingegipst hatten. Und Klaas hat aufgepasst wie ein Schießhund. Luzi ist da schlechter dran. Nase gebrochen und dann auch noch schief geheilt. Möglicherweise kriegt man das mit einer Schönheits-OP wieder gerade. Aber wenn sie mit 90 aus dem Gefängnis kommt, lohnt sich das vielleicht gar nicht mehr. Der Tod und die Schweine von Holger Siemann. Eine WDR-Produktion von 2015, übrigens keine Studioproduktion, sondern die Aufnahmen, die sind vor Ort gemacht worden, also in Beize, in Stell und für Russen. Mitgespielt haben Marianne Roger, der Ludger Buhmann, Sandra Borgmann, Felix von Manteuffel und viele andere. Gesungen und gespielt hat der Chor «Once Again» von Ahaus. Musik von Rainer Quade, Regie geführt hat Claudia Johanne Leister.